In kurzer Zeit wurde das Vorbereitungskomitee des Generalverbandes der China-Koreaner für die Feierlichkeiten gebildet, um zum 105. Geburtstag von Genossen Kim Il-sung den Tag der Sonne als das größte Fest der Nation bedeutungsvoll zu feiern. Das Komitee beschloss, zum Tag der Sonne Festveranstaltungen zur Würdigung des glänzenden revolutionären Lebens von Kim Il-sung und seiner unvergänglichen Verdienste wie zentrale Veranstaltung, Foto- und Bücherausstellung, Filmvorführung und künstlerische Darbietung bedeutungsvoll zu organisieren und abzuhalten.